Der Anblick der großen Natur führt in Stunden, wo sich der Mensch sammelt, unwillkürlich zu religiösen Ideen. Den gebildeten und fühlenden Menschen wie den rohen Sohn der Natur, der alles, was ihn mächtig ergreift, alles, was er nicht zu fassen vermag, zum Fetisch und zur Gottheit macht. Die Sonne war die allernatürlichste Gottheit, das Licht ein Gott. Und die halbwilden Sonnenanbeter sind in den Augen des Philosophen weit vernünftiger als unsere heiligen und Knochenanbeter der Schlange vom Epidaurus und der heiligen Hühner und Gänse der Römer nicht zu erwähnen. Es grenzt ans Erhabene, was der natürliche Inka dem fanatischen Dominikaner sagte: Dein Gott ist an einem Holz gestorben, der meinige ist die unsterbliche Sonne. Die Irmensäule, die Hermannssäule der Sachsen, war doch so viel wert als ein Marienbild. Carl Julius Weber.